Jubel auf der Wahlparty der CSU. Ein strahlender Parteivorsitzender, Ministerpräsident Horst Seehofer, lässt sich feiern. Ich darf heute vermelden, die Christlich-Soziale Union ist wieder da, liebe Freunde. Den Sprung ins Europäische Parlament haben die Christsozialen locker geschafft, trotz herben Verlusten im Vergleich zu vor 5 Jahren. Der CSU war zum Feiern zumute, denn mit 48,1% in Bayern zeigt der Trend wieder nach oben, was kaum einer nach dem Fiasko bei der bayerischen Landtagswahl vor 9 Monaten zu hoffen gewagt hat. Die CSU konnte zulegen, ein Plus von gut 4% und nähert sich wieder der 50%-Marke an. Die weiß-blaue Welt ist wieder in Ordnung bei den Anhängern der Partei. Seehofer ist natürlich eine Persönlichkeit, das ist sein Verdienst. Ich glaube, die Bevölkerung hatte den Eindruck, dass die Partei wieder gut aufgestellt ist, dass sie sich sehr um die Wähler bemüht. Wir haben eine breite, gute Mannschaft, Seehofer, Gutenberg etc. und das macht sich jetzt bezahlt. Ja, wenn man sich anschaut, Opel hat er zu Gutenberg recht gehabt, die Investoren springen ab. Und glaubhafte Politik zahlt sich mittel- und langfristig aus. Der neue Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg hat sich zum Zugpferd für die Christsozialen gemausert. Vor allem aber hat der Parteichef seine erste Bewährungsprobe mit Bravour bestanden, so Generalsekretär Alexander Dobrindt. Also ich bin froh, dass wir dieses Vertrauen der Menschen bekommen haben. Das hat auch wesentlich damit zu tun, dass wir eine Wahlkampagne gemacht haben, die sehr stark auf das Team gesetzt hat. Horst Seehofer war die Lokomotive, die das Team mitgezogen hat. In der Not war Seehofer nach der Landtagswahl geholt worden. Er hat die Partei konsequent verjüngt, er hat viel versprochen, in Berlin lautstark die Stimme erhoben und seiner CSU wieder zur Bedeutung verholfen. Ein riskanter Kurs, der parteiintern nicht unumstritten war. Seehofer konnte es sich nicht verkneifen, das zu erwähnen. Dass wir dies erreicht haben mit einer Strategie, die nicht immer und jeden Tag ohne Kritik war. Ich weiß, wovon ich rede, aber das, was mir der Herrgott als schönstes Geschenk mitgegeben hat, das ist die Nervenkraft. Von Anfang bis zum Ende für ein Ziel kämpfen, bis man Erfolg hat. Und wir haben heute Erfolg. Parteiinterne Kritik muss Seehofer nach diesem Wahlergebnis wohl nicht mehr fürchten. Mit Blick auf die Bundestagswahl fühlt sich die CSU auch bundespolitisch gestärkt. Und das wird die Schwesterpartei CDU und auch die Kanzlerin zu spüren bekommen. Der EU-Spitzenkandidat Markus Ferber. Die Botschaft heißt, Angela Merkel kann nur Kanzlerin bleiben, wenn es eine starke CSU in Bayern gibt. Deswegen hoffen wir uns schon, dass auf der Wegstrecke bis zum 27. September unsere Anliegen auch mit der Ernsthaftigkeit in Berlin behandelt werden, wie sie es immer verdient haben. Mit 8 Abgeordneten zieht die CSU ins Europäische Parlament ein. Darunter auch die Tochter von Franz Josef Strauß, Monika Hohlmeier. Ihre Kandidatur in Oberfranken, die Parteichef Seehofer wollte, war heftig umstritten, was sich am Wahlergebnis zeigt. In Oberfranken verlor die CSU im Vergleich zu 2004 nämlich kräftig. Das Minus mit 12,5 Prozentpunkten ist deftig.